Herr Jesus Christus, wir bitten dich, wie du zugesagt hast, sei du jetzt mitten unter uns und segne uns. Segne du das Wort, das wir heute Morgen miteinander hier hören wollen. Gib du Gnade zum rechten Reden und Gnade zum rechten Hören. Amen. Ich will schnell noch einen Gruß loswerden von meiner Frau, die leider noch nicht mitkommen konnte. Sie hatte am 10. Juni eine Notoperation, musste nachts noch operiert werden. Der Darm hatte sich verschlungen. Aber es ist alles gut gegangen, nur sie hat noch nicht die Kraft für so eine lange Autofahrt und lässt aber alle ganz herzlich grüßen. Nächsten Monat wird sie hoffentlich wieder dabei sein können. Das Wort Gottes, das uns heute Morgen beschäftigen soll, steht in Amos 5. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es strömen aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amen. Ein erschreckender Text, ne? Ich mag eure Gottesdienste nicht. Und trotzdem haben wir uns heute hier versammelt. Wir wollen heute Morgen hier miteinander Gott loben und preisen. Und ich denke, auch die Lieder, die wir heute Morgen schon gesungen haben, die werden bei Gott gut geklungen haben, werden gut angekommen sein. Auch wenn es hier heißt, ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Ich mag eure Harfenspiel nicht. Ja, Gott muss manchmal auch mit seinen Kindern hart reden. Auch das, was jetzt in Hamburg geschehen ist, ist ja nicht von ungefähr. Die Mehrheit der Menschheit fragt nicht nach Gott. Sie wollen Gott nicht. Viele nennen sich Christen, sind es aber nur dem Namen nach. Warum? Weil sie irgendwann mal als kleines Kind getauft worden sind, später konfirmiert worden sind. Dann hat man ihnen den Siegel gegeben, ihr seid jetzt Christen. Ein großer Mann hat einmal gesagt, was grau ist, ist noch lange nicht gräulich, was grün ist, ist noch lange nicht grünlich, was sich Christ nennt, ist noch lange kein Christ. Da lauern aber auch Gefahren. Gefahren nämlich für diejenigen, die jetzt meinen, ich bin ja Christ. Ich habe ja die Taufe empfangen, bin konfirmiert worden. Und sie glauben vielfach auch an Gott, zumindest dann, wenn sie in Gefahr geraten. Dann fragen sie plötzlich alle, wo ist denn Gott? Ist Gott überhaupt noch bei mir? Hilft er mir? Gibt er die Kraft? So werden auch viele in den Stadtteilen in Hamburg, wo das Chaos ausgebrochen war in diesen Tagen. Ja, Chaos ist noch harmlos, wo Bürgerkrieg geherrscht hat. Bürgerkrieg, ähnliche Zustände. Viele haben sich gefragt, warum greift die Polizei so spät ein? Das war gut. Das war gut aus zweierlei Gründen. Einmal hätten sich diese Massen der schwarzen Gang, die unter das friedliche Volk sich gemischt hatten, auseinandergestürmt und wären wieder in andere Stadtteile gegangen und hätten da Verwüstungen angerichtet. Zum anderen war die Gefahr da, dass die Polizeibeamten dort viele Tote hätten beklagen müssen. Ich weiß nicht, wer das im Fernsehen verfolgt hat. Da gab es an einem Haus ein Gerüst. Da saßen obendrauf viele derer, die nichts Gutes im Plan hatten. Die teilweise Platten aus den Fußwegen gerissen haben und mit auf das Gerüst genommen haben, um dann dort die Polizeibeamten mit zu bewerfen. Aber das Schlimme dabei war, dass die Terroristen sich offensichtlich selbst nicht einig waren, die das vorhatten. Denn unten aus den Gerüsten haben sie die Bretter rausgenommen, auf die Straße geschmissen und verbrannt. Die wären also gar nicht wieder runtergekommen, wenn die Polizei sie nicht runtergeholt hätte. Ja, ist das noch Gott? Schaut er zu? Lässt er das zu? Ja, Gott lässt das zu. Gott lässt auch das zu. Aber umso mehr haben wir, die wir wirklich uns nicht nur an Gott wenden, sondern die wir um Jesus Christus, unseren lebendigen Heiland, wissen, dass dieser Jesus, unser Herr, ist, die Verantwortung, unsere Hände zu falten und zu beten. Gott zu bitten um Gnade, Gott zu bitten um Vergebung, Gott zu bitten, doch auch zu diesen Menschen zu reden, die unser Volk in Chaos stürzen wollten. Was ihnen ja teilweise gelungen ist, denn das Schreckliche ist ja, diese Bilder gehen um die ganze Welt. Und dann wird unsere Vergangenheit sehr schnell wieder hochgeholt und siehst du, das ist immer noch Deutschland, die alles kaputt macht. Nein, das ist nicht Deutschland. Aber Gott muss sagen, auch zu diesen Menschen, wenn die sich heute Morgen wieder auch zum Gottesdienst irgendwo versammeln, ich hasse eure Gottesdienste, ich hasse eure Versammlungen. Ich weiß nicht, wie wir heute Morgen hierher gekommen sind zum Gottesdienst. Ich meine nicht, ob wir zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, sondern wie sind wir zum Gottesdienst gekommen? Wie sind wir innerlich vorbereitet in diesen Gottesdienst gegangen? Haben wir dafür gebetet, dass wir Ruhe haben, dass wir im Frieden zusammenkommen? Haben wir dafür gedankt, dass Gott uns behütet und bewahrt hat? Dass er uns die Gnade zuteil hat werden lassen, dass wir heute Morgen wieder erwachen durften, um uns auf den Weg zu machen, hier Gemeinschaft untereinander zu haben, aber vor allem Gemeinschaft mit Jesus Christus? Oder muss Gott auch sagen, ich mag eure Versammlung nicht? Ich denke, Gott kann sagen, ich danke euch. Ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Ich freue mich, dass ihr zusammengekommen seid. Ich freue mich, dass ihr miteinander meinen Namen loben und preisen werdet. Tun wir das aus ganzem Herzen? Gott fragt uns. Er fragt uns, wie feiert ihr euren Gottesdienst? Wir werden ihn nachher auch noch mit dem Mahl feiern. Jesus Christus hat uns eingeladen, an seinen Tisch zu kommen, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen aufgenommen haben. Und da ist egal, ob wir Mitglied der Gemeinde sind oder Freund der Gemeinde, wenn wir Jesus Christus unser Leben übergeben haben, wenn er unser Herr ist, dann dürfen wir ganz freudig miteinander das Mahl brechen. Wir dürfen ihn loben und preisen. Tut mir weg das Geplärr deiner Lieder. Nein, wir wollen nicht plärren, wir wollen Loblieder singen, wir wollen zur Ehre Gottes singen, loben und danken, ihn anbeten, ihn preisen. Es ist auch nicht der Gottesdienst gut, in dem nur Englisch gesungen wird. Auch nicht der Gottesdienst, in dem nur die alten Bekenntnislieder gesungen werden, sondern Gottesdienst ist gut, wenn wir von ganzem Herzen Gott loben und preisen. Und wenn jung und alt miteinander Gottesdienst feiern kann. Und dann wollen wir auch barmherzig sein. Auch gerade wir Älteren müssen barmherzig sein. Und nicht immer sagen, ach, die Jugend wieder mit ihren Ansichten, immer mit diesen englischen Liedern. Sollen sie sie singen, wenn es zur Ehre Gottes ist. Aber sollen uns auch barmherzig sein, die wir keine Chance hatten, Englisch zu lernen, weil wir nach dem Krieg froh waren, dass wir überhaupt einen Lehrer in der Dorfschule hatten. Dann sollen sie den Text in Deutsch mit an die Wand werfen. Wir werfen unsere Lieder ja sowieso heute alle an die Wand. Wir brauchen unsere Bücher gar nicht mehr. Wir in Sasel haben unsere Bücher jetzt alle verschenkt. Aber 80 habe ich aufbewahrt. Aufbewahrt für den Seniorenkreis, für unsere Gebetsstunde, damit wir die Lieder auch noch wirklich vor Augen haben, dass wir sie singen können. Ich warte immer auf den Augenblick, wo mal die Technik ausfällt. Das haben wir schon mal erlebt. Da hat ein lieber Bruder da zum Musikteam, war noch mal über das Podium vorne gelaufen und war dann ein Erdkabel rangekommen, hat das rausgerissen von der Beleuchtung. Das wäre ja noch nicht das Schlimmste gewesen. Aber dann gab es einen Kurzschluss unten, ganz unten unterm Taufbecken. Da kam ja keiner so schnell ran. Also, was machen? Schnell gucken, wo sind die Liederbücher und die Bücher verteilen. Das geht nicht mehr. Jetzt sind sie nicht mehr da. Gut, 80 haben wir noch, stellen wir ihnen zur Verfügung. Aber die reichen nicht bei über 200 Besuchern im Gottesdienst. Ja, Gott loben und preisen mit unseren Liedern. Dazu sind wir zusammengekommen. Und da wollen wir fröhlich miteinander feiern. Da wollen wir einander tragen. Und das ist doch gut, dass wir Gemeinde haben, Gemeinschaft, Geschwister sind, die im Glauben stehen, die den Herrn Jesus Christus kennen. Wir können füreinander im Gebet eintreten. Wir können uns gegenseitig im Glauben stärken. Wir können uns trösten. Ist das nicht wunderbar? Meine Frau war ja in diesem Jahr sehr lange im Krankenhaus. Und ich muss sagen, nicht nur Geschwister, sondern auch Nachbarn, die nicht Christen sind, haben mich wunderbar begleitet und versorgt. Wenn ich abends aus dem Krankenhaus nach Hause kam, stand entweder Essen vor der Tür oder auf einen Anruf beantwortete jemand, Herr Borchert, Sie können sich was zu essen abholen. Ich habe für Sie mitgekocht. Menschen, die keine Christen sind. Warum? Weil sie erfahren haben, dass wir anders leben. Dass wir mit ihnen dennoch fröhlich umgehen, dass wir auch mit ihnen zusammen, wenn sie irgendwelche Feste veranstalten, feiern können. Sie wissen auch unsere Grenzen und beachten das auch und gehen damit auch um. Und weil ich ihnen, unseren lieben Witwen in unserer Straße, im Sommer den Rasen mähe und im Winter den Schnee mache, falls es mal wieder welchen gibt, wollen sie jetzt auch ein Stückchen zurückgeben. Es ist wunderbar, wenn man das erlebt, dass man als Christ auch akzeptiert wird, dass man auch als Christ irgendwo angenehm aufgefallen ist und nicht unangenehm. Denn wir können als Christen auch an unangenehm auffallen, indem wir nämlich diese Menschen bombardieren und meinen, wir wollen mit euch nur Gemeinschaft haben, wenn ihr auch Christen seid. Ja, wir würden uns freuen über jeden. Wir beten auch für sie. Aber wir können sie doch nicht zwingen. Wir können ihnen nur mit Liebe begegnen und ihnen zeigen, was es heißt, Christ zu sein. Wir sind keine besseren Menschen, aber wir sind andere Menschen, anders gepolt. Wir sind nicht alleine unterwegs. Wir haben einen Herrn, der uns führt und leitet. Und dann ist Gott auch mit uns. Dann führt und leitet er uns auch. Ich meine, wir haben ja hier in Schneverdingen auch schon mal vor Jahren erlebt, wie plötzlich jemand durch die Tür kam und uns den Gottesdienst verbieten wollte, weil in Hamburg die Leute angeblich sterben und wir hätten nach Hamburg zu gehen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Ich saß da vorne und er kam auf mich zugeschossen und sagt, was machen Sie hier? Und da er so schön schwarz gekleidet war, habe ich gedacht, naja, vielleicht sollte der hier auch heute predigen. Aber so war dem ja gar nicht. Das macht einen dann doch auch Angst, das verunsichert. Aber im Großen und Ganzen können wir doch sagen, wir können hier noch in Frieden und Freiheit leben. Wir müssen nicht Angst haben, dass die Tür aufgeht und jemand mit seinem Gewehr auf uns schießt. Aber wir sind auch dadurch schon richtig geprägt, durch diese ganzen Terroranschläge und das, was alles passiert. Eins unserer Kinder, unser fünfter Sohn, hat kürzlich geheiratet und unser Sigmar, der ja lange Jahre Jugendpastor war, hatte die Trauung. Und in dem Saal, in dem die Trauung stattfand, hatten unsere Kinder alles wunderbar geschmückt, auch mit Luftballons. Und während der Trauung platzte plötzlich ein Luftballon, der mit Gas gefüllt war. Das knallt dementsprechend. Ihr glaubt nicht, wie automatisch alle Blicke zur Tür gingen. So ist man heute schon geprägt. Und dennoch, wir müssen nicht Angst haben. Nicht Angst haben, weil wir mit Jesus leben. Aber dennoch kriegt uns die Angst manchmal auch ein. Und dann sollten wir uns aber nicht dazu hinreißen lassen, dass wir denn auch nur noch Geplärr machen, sondern dass wir wirklich Gott loben und preisen und ihn immer wieder neu danken dafür, dass wir leben dürfen. Danken dafür, dass wir noch Glaubensfreiheit haben. Danken dürfen, dass er uns einlädt, miteinander ihn zu loben und zu preisen. Wir lesen ja aber auch in diesem Text etwas davon, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist es doch. Nicht nur hier im Alten Testament, sondern gerade auch dadurch, dass Jesus Christus zu uns gekommen ist, dürfen wir das ganz neu erleben, was es heißt, vom Strom des lebendigen Wassers zu leben. Viele Menschen haben nicht mal mehr Wasser. Sie müssen das letzte schmutzige Wasser aus den Pfützen nehmen, um etwas zu trinken haben. Wir haben noch klares Wasser. Aber wir haben vor allen Dingen das lebendige Wasser unseres Herrn und Heilands, der unseren Durst stillt, unseren geistigen Durst. Wir dürfen von dem lebendigen Wasser schöpfen. Und diese Quelle versiegt nicht. Viele Quellen versiegen heute. Viele Bäche trocknen aus. Viele Länder wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sagen wir es ihnen, dass es einen Herrn gibt, der lebendiges Wasser für uns hat. Die Frau am Jakobsbrunnen, die heimlich meistens abends erst zum Wasserbrunnen gehen konnte, wagte es an einem Tag mittags hinzugehen in der Mittagshitze und musste erfahren, das Wasser, was ich hier schöpfe, das ist nicht das, was mein Leben verändern kann und was mir hilft. Sie hatte die Begegnung mit diesem lebendigen Herrn und Heiland Jesus Christus, der ihr sagen konnte, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin die Quelle. Wenn du bei mir tankst, musst du nicht wieder heimlich loslaufen. Du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Du darfst dein Leben mir überantworten. Du darfst dein Leben mir schenken, damit du frei wirst. Und dass du dieses lebendige Wasser empfangen kannst. Frieden, Freiheit, Segen. Das ist es doch. Nicht das Wasser aus der Leitung. Sondern dass wir von Gott immer wieder neu gestärkt werden. Dass Jesus Christus uns immer wieder neu erfrischt. Dass er uns immer wieder auch stärkt. Auch gerade in schweren Zeiten der Not, des Alters, der Krankheit, der Katastrophen, der Kriege. Bei ihm sind wir auf der sicheren Seite. Bei Jesus Christus dürfen wir feiern, dürfen wir loben und preisen, dürfen ihn anbeten. Und das dürfen wir den Menschen in unserer Umgebung sagen und vorleben. Auch hier in Schneverdingen gibt es noch viele Menschen, die nicht Jesus Christus kennen. Leben wir es ihnen vor? Sind wir ein lebendiges Zeugnis? Recht und Gerechtigkeit lässt ja in unserem Volk auch sehr zu wünschen übrig. Das haben wir jetzt in Hamburg wieder ganz neu erleben dürfen. Und dann gibt es Politiker, ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Partei, der im Internet dann gesagt haben soll, warum habt ihr eure eigenen Geschäfte geplündert? Ihr hättet nach Blankenese gehen sollen, da wo die Reichen wohnen, da hättet ihr Zerstörung anmachen sollen. Ein Politiker einer Partei, die eben auch zu den Chaoten gehört. Nein, da müssen andere auftreten und sagen, wir haben einen Herrn, der möchte, dass wir im Frieden leben. Egal, wo ihr Zerstörung macht, das ist nicht gut, sondern helft den Armen, helft den Verzweifelten, richtet sie auf. Und da haben wir Kinder Gottes große Verantwortung. Verantwortung zu beten für die Menschen, die ohne Jesus leben. Die verzweifelt sind und aus Verzweiflung vielleicht mit zu dem Mob übertreten und Zerstörungen anrichten. Da werden ja auch viele seelische Zerstörungen angerichtet. Da gehen Menschen kaputt. Da fangen sie an zu zweifeln. Sind wir Christen bereit, diese Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihnen zu zeigen, dass es einen Herrn gibt, der sie lieb hat, der nicht will, dass sie im Chaos untergehen? Noch haben wir Gnadenzeit. Noch leben wir hier in Frieden und Freiheit. Aber liebe Geschwister, vergessen wir auch nicht unsere Geschwister, die nicht mehr in dieser Glaubensfreiheit leben. Die verfolgt werden. Die vielleicht schon jahrelang eingesperrt sind in Erdbunkern, in Containern. Die dennoch ihren Herrn und Heiland bekennen, loben und preisen. Und so zum Zeugnis werden auch für die Verfolger. Und Gott hat auch heute noch die Möglichkeit, wie damals bei einem Saulus, Menschen umzukehren, auch die, die heute die Christen verfolgen, haben die Chance umzukehren, wenn wir ihnen das vorleben, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das tun viele der verfolgten Christen in ihrer großen Lebensgefahr. Bezeugen sie dennoch, wir haben einen Herrn und Heiland, der mit uns ist, der uns hilft, der uns versorgt, der uns tröstet, der auch dennoch unser Herr und Heiland ist, wenn wir hier nicht wieder heil rauskommen. Und dann werden auch Verfolger und Aufseher dieser Menschen manchmal fragend, wie kommt das, dass ihr in dieser Situation dennoch loben und preisen könnt? Wir kennen ja auch Berichte aus der Bibel, wo Menschen grausam hingerichtet werden sollten und der Herr hat sie zum Zeugnis gesetzt. Sie konnten loben in der Löwengrube, um nur eins zu nennen. Sie konnten Gott loben und preisen. Sie wurden nicht von den Löwen gefressen. Sie wurden gerettet. Und wie viele Löwen sind um uns herum? Menschen, die es nicht gut mit uns meinen. Beten wir für sie. Sagen wir es ihnen, wer unser Herr und Heiland ist. Dass sie hinfinden zu dieser Quelle des Lebens, wo Gerechtigkeit ist, wo Gnade ist, wo Sieg ist, wo Frieden ist. Ja, hier in dieser Welt wird mehr das Chaos auf uns zukommen. Das steht auch im Gotteswort. Zum Ende der Zeit wird Chaos sein. Wird ein Bruder den anderen Bruder töten. Noch haben wir Gnadenzeit. Noch können wir hier frei zusammenkommen. Noch dürfen wir die Gerechtigkeit unseres Herrn und Heilands bezeugen. Ob wir es morgen noch können, das weiß keiner. Wie schnell sich das ändern kann, haben die Menschen in der Schanze in Hamburg gemerkt. Merken wir das auch? Sind wir bereit, für unseren Herrn auch zu sterben? Sind wir bereit, für unseren Herrn auch dagegen anzugehen, gegen dieses Chaos? Beten wir für unsere Politiker, die zu ihm gehören, dass sie klaren Verstand behalten, dass sie ihren Herrn und Heiland Jesus Christus auch bekennen, dass sie eintreten für Frieden und Glaubensfreiheit. Ich glaube, wir beten dafür viel zu wenig. Wir bewegen uns in unseren Gebeten oft um uns selbst und um unsere Gemeinden. Beten wir mehr für die Menschen, die sonst verloren gehen. Unsere Angehörigen, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn. Die Quelle des lebendigen Wassers ist groß gefüllt. Sie dürfen alle davon schöpfen. Lasst uns da ganz treu sein. Auch hier in Schneverding, dass noch viele Menschen hinzugetan werden zum Reich Gottes. Damit Jesus wiederkommen kann in Macht und Herrlichkeit. Um uns heimzuholen in die ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Freuen wir uns darauf? Sind wir bereit dazu, wenn der Herr uns ruft? Möge dieses lebendige Wasser in uns sprudeln, zum Segen für viele und auch für uns. Der Herr segne uns. Amen.